Zum 105. Geburtstag des Präsidenten Kim Il-sung richtete der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Joseph Kabila Kabange, an Marschall Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee ein Glückwunschtelegramm. Der Präsident bekräftigte erneut seinen Willen, die ausgezeichneten Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen den beiden Ländern weiter zu vertiefen und zu entwickeln. Er wünschte Kim Jong-un beste Gesundheit und viel Erfolg bei seiner Führung der Demokratischen Volksrepublik Korea.